Guten Morgen, liebe alle. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen oder was auch immer ihr gerade gemacht habt. Habt ihr gut abgeschlossen? Willkommen zu der neuesten Folge, die große Pause. Hallo, hallo. Und diese Folge steht unter dem Motto, 10. Folge, 10 Zuhörer. Nein. Nein, eigentlich ist unser Ziel tatsächlich, dass wir in dieser Folge mal ein bisschen mehr Klicks wieder kriegen, nachdem die Aufrufzahl ein bisschen rückläufig geworden sind in den letzten Tagen. Ja. Und wie bekommt man mehr Klicks? Durch reißerische Themen. Denn, genau, das wollte ich gerade sagen. Wir wissen alle, Sex sells, also wird heute mal richtig durchgesprochen, worum es da so geht. Nein, ja. Wir wollen heute das Thema tatsächlich. Ich würde gerne mit dir, Nils, über Sexualkunde sprechen. Ist okay. Würde dich gerne, nein, ich möchte dich nicht aufklären, aber ich finde, Sexualkunde war ein Teil in der Schulzeit, den ich sehr lustig fand im Nachhinein. Wo man, glaube ich, viele auch sich dran erinnern und da witzige Sachen erzählen können. So ist das. Bist du alles verstanden? Ja. Hättest du jetzt noch. Nein gesagt, hätten wir keine Folge gehabt. So. Schade. Nein, die Folge ist zu Ende. Ding, ding, ding. Okay. Ja, wann hattest du denn das erste Mal Sexualkunde? Oh, zweite oder dritte Klasse. Ja? Ja, da gibt's doch, also. Das war dann in Sachunterricht, oder was? Ja. Und was habt ihr da so gemacht? Also ich weiß, dass das in Verbindung mit der Pubertät war, dass das da alles angesprochen wurde. Und das Witzigste war, dass wir auch so einen Aufklärungsfilm dann geguckt haben, so ein Trickfilm war das. Ja. Und das war halt, ich sag mal, also die Lehrer haben das ein bisschen übertrieben, jetzt im Nachhinein, so, weil der Film wurde nicht im Klassenzimmer gezeigt. Nein, wir mussten dafür alle in den Keller gehen und uns diesen Film im Keller gucken. Was? Ihr seid zum Pornos gucken in den Keller gegangen? Warum auch immer. Und war der jetzt so schlimm? Nein, oder es was? War nein. Halt, es war halt gar nichts Schlimmes. Er hat halt erklärt, was bei Männern oder bei Jungen und bei Mädchen so passiert und so. Ja. Und so im Nachhinein hätte man denn auch ganz locker im Klassenzimmer gucken können. Das wäre vielleicht auch eine entspanntere Atmosphäre gewesen. Aber die Lehrer haben sich eingekackt darüber. Weiß ich nicht so richtig. Das war echt, ich glaube auch der Schulleiter hat das alles so mit organisiert. Das war. Die Schulleitung war involviert? Ja, aber der Schulleiter war auch Lehrer, also. Ja, gut, das ist ja oft so, aber. Ja, das war echt ein bisschen weird. Krass. Aber naja. Also wir hatten nämlich in der Grundschule gar keine Sexualkunde. Ja. Ja, das war sehr ungünstig. Also wir hatten eine sehr gute Klassenlehrerin, aber das Thema hat sie irgendwie verpennt. Ist auch heikel so ein bisschen, würde ich meinen. Ja, aber das hätte sie, also das hätte ich eigentlich zugetraut, dass sie, also sie ist eigentlich so eine ganz coole gewesen, die da jetzt nicht so verklemmt ist. Also ich hatte in der Grundschule hatte ich keine Sexualkunde und dann kam ich in die 5. Klasse aufs Gymnasium und dann hatten wir Ende des zweiten Halbjahres in Bio Sexualkunde. Und dann kam halt so die Frage, ja, wer von euch hatte denn schon mal Sexualkunde in der Grundschule? Und wir kamen natürlich alle von verschiedenen Schulen. Und ich war der Einzige aus meiner alten Klasse, weil ganz viele aus meiner Schule nicht auf die Schule gegangen, auf das Gymnasium gegangen sind. Ja. Und dann so, ja, ich bin der Einzige, der das noch nicht hatte. Sehr ungünstig. Ah. Und weißt du, dann kommt praktisch so in der ersten Stunde so eine klassische Vorwissensabfrage. Irgendwie, ja, Geschlechtsmerkmale auf einer, ich hätte gesagt, Karte eintragen. auf so ein Bild halt so, was ist was und ja. So. Und also ich habe keine Ahnung gehabt. Was? Ich meine, ich wusste grob, was das bei mir da ist, ja. Ja. Aber bei Frauen so, Alter, keine Ahnung. Das habe ich alles von meinem Nachbarn abgeschrieben. Und ich habe mich nicht getraut zu fragen, was das alles ist. Verrückte Kiste. Und das war so bescheuert, weil wir sollten, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, aber wir sollten irgendwie in allen möglichen Fächern immer Deckblätter gestalten. Und dann nicht auch manchmal, also entweder zum neuen Halbjahr oder auch manchmal themenbezogen. Das war auch so ungefähr die krasseste Methode, die wir im Gymnasium gemacht haben. Der Rest war klassischer Frontalunterricht und Arbeitsblätter bearbeiten. Naja, ja. Nein. Das so. Aber wir sollten ein Deckblatt zum Thema Sexualkunde machen. Ja, und das habe ich halt auch so wortwörtlich genommen. Und dann habe ich da alles Mögliche drauf gemalt halt. Und das haben halt alle so gemacht. Ich glaube, mein Bild zur Menstruation, das sollte man mal ausstellen. Das war bestimmt sehr ästhetisch. Wer hatte da denn Nasenbluten? Was ist das denn? Ja, es ist so wirklich, so wie wenn ich wirklich male und so, okay, da hatte wieder einer Nasenbluten. Nee, aber ich weiß noch, so ein paar Jungs aus meiner Klasse haben dann einfach, also so super vereinfacht halt die Sache, gemalt, ich habe, glaube ich, so ähnlich gemalt und haben halt einfach nur so ein Strichmännchen gemalt und den Mann halt mit einem Penis und die Frau mit Brüsten und einer Scheide gemalt. Und dann sieht der Lehrer das so, sieht so das Bild von der Frau und sagt, ja, das Wichtigste ist ja schon mal da. Das war so geil einfach. Also, und die erste Stunde Sexualkunde, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, ich habe mich die ganze Zeit bepisst vor Lachen. Es war ganz schlimm. Nee. Es war alles lustig. Nee. Alles. Oh, da fällt mir ein. Das war auch so eine Sache von unserer Klassenlehrerin. Also, sie hat gesagt, wir haben jetzt Aufklärungsunterricht. Wenn einer lacht, muss er raus. Oh, was? Das ist aber hart. Ja. Aber musste, glaube ich, nur einer raus. Du, oder was? Deshalb habe ich auch nicht so viel mitbekommen. Weil du die ganze Zeit 1000 schlechte Wortwitze eingebaut hast. So, Penis, Muschi. Nein. Ich war ganz gefasst. Das ist natürlich auch so für die Kinder, ist das ja ein spannendes Ding so. Und, ja. Naja, ist ja so. Ja, erst ist es so, erst mal die erste Stunde ist man so voll am Lachen und so über alles Mögliche. Und da hat aber unser Biolehrer etwas sehr Cooles gesagt, worüber ich ihm bis heute dankbar bin. Er hat nämlich gesagt, Erwachsene müssen da auch manchmal drüber lachen. Ja. Und da dachte ich so, ja cool, das finde ich gut, dass der das sagt, dass das eben nicht so ist, dass es nur Kindern so geht, sondern dass Erwachsene da auch manchmal, ja, ein bisschen auch Schamempfinden haben. Ich weiß, also wenn wir beide uns über Sex unterhalten, dann kichere ich auch immer. Aber wir reden ja nicht über solche Themen. Niemals. Nein. Es sei denn, wir sind in der Mensa. So wie heute Mittag. Ja. Ach, Mensa-Gespräche. Nee, also grundsätzlich fand ich, ich weiß, ich kann mich gar nicht mehr so genau an diese Unterrichtseinheit dann mehr erinnern. Ich weiß noch, dass wir irgendwann das Wort Orgasmus hatten und dann haben wir alle bei allem immer gesagt, hör, das ist so ein Orgasmus, du hast einen Orgasmus gekriegt und so. Das fanden wir total witzig. Und dann hatten wir noch mal Sexualkunde in der 9. Ja, 9.10. so. 9.10. Und da hatten wir so eine richtig weirden Bio-Lehrerin, die richtig komisch war, die auch irgendwie nicht so geeignet war als Lehrerin. Mhm. Und die hat uns dann, das war aber dann alles so wissenschaftlich und dann haben wir immer irgendwelche Temperaturkurven besprochen und irgendwelche Hormonausschüttungen während der Periode. Und dann habe ich so meine Freundinnen gefragt, so, sag mal, wisst ihr sowas? So, nö. Nie von gehört. So ungefähr. Es war so, ja, gut, dann warum muss ich das dann wissen? So, ne? Das war irgendwie ein bisschen. Was bringt mir das jetzt, welches Hormon wann genau ausgeschüttet wird? Das, ja. Weil so, ich glaube, Verhütung, das hatten wir gar nicht so, war gar nicht so ein großes Thema bei uns in der Grundschule. Also in der Grundschule sowieso nicht. Im aber Gymnasium. Im Gymnasium, das war. Wurde auch bei uns, glaube ich, nur ein bisschen angeschnitten so. Halt, im Nachhinein ist es kritisch, weil ich meine, wir müssen mal ehrlich sein, diese Jugendlichen, das sind Karnickel, die das geht ja da immer früher los. Jetzt fängst du schon wieder so an. Ich war heute beim Optiker und da hat er, kurze Backstory, ich brauche eine Brille, damit Felix wieder scharf aussieht. Und achso, Entschuldigung, ich habe mich gerade umgeschaut, also schockiert umgeschaut. Das ist blöd, wenn man und, was macht am Podcast. Und der Optiker sagt so, ja, wir haben auch solche runden Brillen. Und das war halt so eine kreisrunde Brille. So, es gibt diesen Modehype, dass irgendwie Jugendliche so kreisrunde große Brillen tragen mit so einem ganz schmalen Stahlrahmen. So wie John Lennon. Und ich setze sie so auf und sag ihm so, nee, wissen Sie, also das trage ich nicht. Das sieht doch albern aus. Das machen doch die Jugendlichen heutzutage so. Und ich verstehe diesen Modus hier nicht. Und er so, ach kommen Sie, Sie sind doch auch noch nicht so alt. Oh, ja, Nils. Ja. Da hat er dich auf dem kalten Fuß erwischt. Ne? Nee, auf jeden Fuß, Fall. Naja, aber der war sehr kompetent, muss ich sagen. Und jetzt habe ich den Durchblick. Jetzt, Alter, du hast doch noch gar keine Brille. Aber ich... Du überlegst. Ich weiß jetzt ungefähr, wo es hingeht. Ja, ab zwei Gläser am besten und dann, ja. Ja, gut. Oder so ein Monokel, das wäre auch mal was. Das die mal Frage was ist, Neues. Ob man für ein Monokel die Hälfte von der Brille bezahlt muss. Naja, im Prinzip kannst du ja auch durch so eine Glasscherbe so ein bisschen gucken. Ist ja durch eine Glasscherbe. Also durch so einen Flaschenboden, ist das nicht auch so ein Monokel im Prinzip? Ja, aber naja. Da muss ich ja erstmal einen Flaschenboden abschlagen und schleifen und nee. Also, irgendwo ist auch mal Feierabend. Okay, kommen wir zum Sex zurück. Denn ja, zu meiner Lehrerin. Ja, und sie hat uns diese ganzen Sachen erklärt, die man ja nicht wissen musste. Und nach der Stunde, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte irgendeine Frage. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum. Jedenfalls fing sie dann an, mir das Scheidenmodell zu zeigen. Und dann so, ja, jetzt erklären Sie doch mal bitte hier alles. Musstest du dann machen? Ja, ich musste, ja, nach der Stunde. Ach so. Also was irgendwie sehr weird. Entschuldigung, erklären Sie mir mal das Scheidenmodell. Ja, weiß ich nicht. Puh. Ich war so, naja, so eine 3 hätte ich wohl gekriegt dafür, für die Beschreibung. Aber es war mir sehr unangenehm, weil ich das eigentlich gar nicht wollte. Und dann ja steht sie da plötzlich vor mir und guckt mich so durch ihre großen Brillengläser, dicken, großen Brillengläser. Okay, Was? Kommen wir zur nächsten Geschichte. Was? Du denkst jetzt, dass das irgendwas anderes war, ne? Naja, wir hatten in der Oberstufe, also in der oberen Stufe da, in der Sekt 2, hatten wir auch eine Lehrerin und hatten dann auch dieses ganze Zeugs da. Unter anderem auch Krankheiten. Brauchst du dich nicht, das so sagen? Was? Ist dir unangenehm oder warum sagst du? Nee, das war Zeug jetzt sammelbegriffsmäßig. Ach so. Ja. Und hatten auch Krankheiten besprochen und sind halt zum Gebärmutterhalskrebs gekommen. Und ein Mitschüler fragte dann ganz erschrocken, nachdem wir damit durch waren, sagen Sie mal, kann ich eigentlich auch Gebärmutterhalskrebs bekommen? Oh. Oh nein. Er hatte Glück, ey. Zum Glück hatte er. Das ist so, wie wenn man Symptome googelt und Gebärmutterhalskrebs ja rauskommt. Nee, Gebärmutterhalskrebs nicht, aber Super AIDS. Super. Dein Krebs hat AIDS, würde Maxi ja Gestettenbauch jetzt sagen. Ja. Ja, ein Kumpel von mir, der hatte mal gedacht, Männer haben auch Eierstöcke. Hab ich dir vorhin schon erzählt. Ja. Aber ich finde das bestimmt bescheuert. Weil er ist dachte, ja, Männer weird haben auch Eier, ne? Dann haben sie auch Eierstöcke. So, ja, dann mal viel Spaß. Wenn man einen Stock im Arsch hat, dann, dann und der Stock einmal ganz durchkommt. Oh mein Gott. Okay, das ist jetzt schon ein bisschen. So, guten Appetit. Also ich glaube, nach der Folge haben wir keine Zuhörer mehr. Was haben wir dann? Keine Zuhörer mehr. Quatsch. Also herzliche Grüße an alle, die gerade was essen. Wir verderben euch vielleicht ja gerade den Appetit. Nein. Herzliche Grüße an alle, die gerade Geschlechtsverkehr haben. Naja, ich meine, bei so einem Thema. Wer hört weiß ich ja nicht. Beim Geschlechtsverkehr-Podcast. Warst du das? Nein. Gib's zu, du hörst unseren Podcast beim Sex. Psst. Oi, oi, oi. Okay. Aber ja, so zu, kann man auch so zu anderen Podcasts vielleicht gibt es wirklich Leute, es gibt doch bestimmt auch Podcasts über Sex einfach. Es gibt unglaublich viele über Sex. Ja? Ja, es gibt zum Beispiel ganz bekannt von Mit Vergnügen gibt es zum einen beste Freundinnen, aber das haben wir auch schon gehört auf der Frankreichfahrt. Die unterhalten sich so ein bisschen. Was? Na, ja, was das haben das wir waren gehört? Das waren diese beiden Männer, die sich da über dieses ganze Beziehungszeugs unterhalten haben. Ey, das war nicht das Podcast-UFO? Nee, auch. Aber wir haben auch so ein, das war auch das so ein. Das haben wir auch gehört? Ach ja, so. Ja, nur kurz aber. Ach weiß so ich nicht, dann gibt es auch noch Sexvergnügen. Die es sind so zwei Frauen, die reden über ein bisschen die klassischeren Themen so. One-Night-Stands, weiß ich nicht, Betrügen. Ja. Müsst ihr mal gucken. Ist alles auf Spotify. Aber es gibt unglaublich viele solche Podcasts, weil es halt so ein brisantes Thema ist, ne? Ach, krass, ja. Ja. Und wenn man Ja, weil viele sich ja auch nicht so trauen, darüber zu reden und so. Was schade ist, weil es irgendwie halt auch ein, ja, schon auch ein wichtiger Teil des Lebens ist, gehört ja dazu und Auf jeden Fall. muss man noch mal irgendwie. Meine Schwester hat mal erzählt, dass sie bei ihr in der Grundschule gab es, hat ein Mädchen einen Vortrag gehalten über, wie heißt das? Kastration? Ja, ne? Oder Kastrierung? Ja, egal. Das ist das, was man bei Männern macht. nicht Sterilisieren. Sterilisieren. So, um steril. Gottes Willen, was rede ich denn hier? So, sterilisieren. Vasektomie. Ja. Und dann hat das Mädchen gesagt, ja, wenn Männer sterilisiert werden, werden ihnen die Hoden abgeschnitten. Nein. Nein, es werden vielleicht die Samenleiter werden durchtrennt, Eieiei. aber es ist so, die Hoden werden durch. Stell dir das mal vor, so, Zack. zack und tschüss. Aber so hat man das, glaube ich, früher gemacht. So bei, es gibt ja so die Kastraten. Ja, war nicht auch in diesen ganzen Harems, gab es doch diese Diener und die hat man, glaube ich, auch kastriert. Was? Ja, doch, doch. Also in diesen ganzen arabischen Harem, da gab es auch einen, also den Sultan, dann gab es da ganz halt einen Diener, der halt irgendwie Essen gemacht hat, so. Und damit der nicht auf die Idee kommt, sich mit den Frauen zu vergnügen, während es der Sultan mit anderen macht, hat man ihn kastriert. Krass. Das ist mal voll durchdachter Plan. Naja, weiß ich nicht. Doch, ich finde das ganz schön clever. Ein Problem weniger. Ja, aber. Also natürlich, also wahrscheinlich wurde der Diener nicht freiwillig da Nein. kastriert. Höchstwahrscheinlich nicht. Gut, das ist dann wieder so eine andere Bisschen Geschichte. grenzwertig. Auch die Frauen. Glaube ich nicht, dass sie da immer so viel Lust dazu hatten. Ja, das ist auch wieder Aber das so waren eine andere Geschichte. Zeiten. Da. Puh. So war Das das. waren schlimme Zeiten auch, Ah. ja. Ja, hast du noch was zum Thema Sexualkunde? Wir sind ja auch, werden ja auch Sachkundelehrer. Ja. Das heißt, dieses Thema kommt unweigerlich auf uns zu. Ja. Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, wie man das vermitteln könnte? Was da, worauf es da ankommt? Das ist halt so das Ding so. Ich glaube, dass wir als Lehrer weniger Sexualaufklärung machen müssen, als also mit dem Fokus, dass die Kinder ja Sex haben, weil sie es ja nicht tun. Oh, sondern halt eher die, also wie das, was ich auch hatte, so diesen ganzen Körperkrams, der halt mit der Pubertät einherkommt, was sich da alles verändert und so. Damit das nicht wie so ein Schock kommt. Ja, genau, dass man die Kinder halt darauf so ein bisschen vorbereitet, dass man ihnen sagt, dass das alles ganz normal ist und so, ja. Das ist, glaube ich, eher zentraler Punkt in der Grundschule. Das stimmt. Es ist schon auf jeden Fall wichtig, dass man da Kinder darauf vorbereitet. Und halt behutsam, man muss das auch sehr vorsichtig sein. Da kann man sich auch bei den, da sind ja auch viele Eltern dann so, nein, das finde ich nicht gut Da und gab es bla doch auch bla bla. mal irgendwie vor ein paar Jahren so eine Welle, dass die Eltern ihre Kinder einfach aus dem Sexualkundeunterricht rausgenommen haben, weil sie nicht wollten, dass ihre Kinder schon darüber Ja, sowas das ist auch erfahren. so. Das ist Quatsch so. Weil je früher man darüber Bescheid weiß, desto besser ist es doch. Ich meine, es ist ja nicht nur ein brisantes Thema, es kann ja auch ordentlich nach hinten losgehen. So, schwanger mit 14 ist halt scheiße. Ja, aber werden die Leute dadurch schwanger, dass sie Sexualkunde hatten in der Schule? Natürlich nicht, Nee. dass sie, aber dadurch, dass, wenn die zum Beispiel, guck mal, ich habe zum Beispiel eine Studie gelesen, dass in Amerika es viel, viel mehr Teenager-Schwangerschaften gibt als in Deutschland, weil da einfach die Sexualaufklärung nicht so früh und nicht so umfangreich ist wie hier. Und ich finde, das ist ja schon so ein Punkt. Dann ist doch ein Argument für Natürlich. Sexualaufklärung, ja. Natürlich. Deshalb ist es auch nicht gut, wenn Eltern ihre Kinder dann da rausnehmen. Weil ich sag mal so, davon mitkriegen tun die ja trotzdem was in unserer sexualisierten Gesellschaft. Natürlich. Ist ja, kommt ja nicht drum rum. Das ist, weiß ja jedes Grundschulkind oder jedes Kindergartenkind schon fast, dass da irgendwas ist. Was auch immer es ist, was sie noch nicht beschreiben können, aber dass das irgendwie. Die Triebe sind ja schon von Anfang an da, würde Freud jetzt sagen. Ja, gut, also Freud wollen wir jetzt, glaube ich, wollen wir jetzt Freud Nein. thematisieren, aber Nein. Es gibt ja auch so Kindergartenliebe schon und so ein Zeug und dass die Kinder im Kindergarten schon heiraten. Na, ja, aber naja, ja, schon dieses, naja, so oder Verliebtheit in der Grundschule gibt es ja auch schon, ne? Ist ja. Ja. Oh, das ist so süß, wenn man das beobachtet. Das ist so süß. Oder war das bei dir in der Grundschule so, dass man Mädchen eklig fand oder ging? Weiß ich gar nicht. Ich hatte, glaube ich, in der Grundschule auch eine Freundin. Aber das hat sich verlaufen dann. Wir sind dann getrennte Wege gegangen und dann, ja. Das ist wirklich eine traurige Geschichte. So war das. Naja. Ich hatte eine Freundin im Kindergarten. Mhm. Ja, Grüße an dich, Annika. Wir wollten immer heiraten. So, das war so, das stand fest. So. Wir waren auch dann später auf den gleichen Schulen und hatten dann gar nicht mehr so viel miteinander zu tun, auch in der Grundschule nicht und so. Und irgendwann, ah nee, das darf ich jetzt nicht erzählen. Aber nein, also nein, weil nein, da kriege ich Ärger von dem Kumpel. Nee, und wir wollten immer heiraten und das war auch irgendwie ganz süß so. Aber ich hab auch immer gesagt, das ist die schönste Frau, die es gibt auf der Welt. Und das habe ich auch so gemeint. Und dann gab es mal so eine Phase, wo man dann gesagt hat, ja, später heirate ich meine Schwester. Das war weird. Dann hat meine Schwester gesagt, Felix, das darfst du nicht. Nicht so, verdammt. Es gab aber auch, das ist so wie, es gibt Phasen, wo ich gesagt habe, ich will den Beruf von meinem Vater ergreifen und mein Vater nur so, ja, mal gucken. Mal gucken. So. Also, ja. Weiß ich nicht. Manchmal orientiert man sich da sehr stark an den. Kindheitsentwicklung, das ist schon so ein Ding. Das ist schon eine Sache für sich. Das ist schon eine Sache für sich. Verrückte Kiste. Ja, haben wir noch was zum Thema Sexualkunde zu sagen? Sonst können wir noch ein bisschen über das Semester quatschen. Ja, so ein bisschen schnacken. Was war denn in deinem ersten Kalendertürchen, falls du einen Kalender hast? Das ist voll traurig, okay. Weil ich keinen habe. Direkt auf dem Fettnäpfchen ausgerutscht. Weißt du, du hättest halt auch das Salz nehmen können und es in die Wunde streuen können. Hier, ich habe eine Wunde am Daumen, ja. Weil ich mich im Sandwich-Maker eingeklemmt habe. Verrückt, ja. Jetzt hat das ja jetzt auch reinschaut. Ich habe keinen Adventskalender, aber ich wollte auch irgendwie keinen. Und das habe ich, glaube ich, unmissverständlich allen Leuten gesagt. Und jetzt wollte ich doch einen heute, das ist auch bescheuert, ne? Bin ich doch zu Rewe gegangen, wollte einen zu haben für weniger Geld und dann haben sie trotzdem mir zu viel gekostet. Und dann sage ich auch mir so, ja, nur für die Verpackung und so zahle ich doch jetzt nicht so viel Geld. Ja. Da kann ich mir auch eine Schachtel Pralinen kaufen mit 24 Stück und dann jeden Tag eine schöne essen. Oder du kaufst dir 24 Schachteln Pralinen und dann kannst du jeden Tag eine Schachtel essen. Klingt okay. Ich glaube, ich gehe heute noch einkaufen. Ja. Also meine Mutter hat mir einen Adventskalender gemacht. Dafür habe ich sie ganz, ganz doll lieb. Mama, das geht raus an dich. nein, ist wirklich wunderschön. Und in meinem ersten Türchen war die kleinste Cola der Welt. Ach, deswegen hast du das ja, uns gezeigt. Das hat eine 90 Milliliter Cola-Gratisprobe. Und diese Flasche sieht so sweet aus, weil sie hat einfach Ach, so meintest du das. Du hast vorhin geschrieben, die süßeste Cola der Welt. Und ich dachte halt, weil die so viel Zucker enthält. Nein. Aber du meinst wegen der Größe. Ja. Das ist ja auch niedlich. Der Schraubverschluss ist quasi ein Viertel so von der ganzen Flasche. 90 Milliliter. Das ist halt echt nichts. Oh, das ist echt, echt süß. Das ist wie so ein Schnaps oder so. Ja. Und cool, da hat sie dir ein richtiges Paket gemacht. Na, hinter dir. Kannst du dir hinter. Da sind so ganz viele Tüten drin. Geil. Und da kann ich mir dann jeden Tag so aus meiner Grabbelbox was raussuchen. Ja. Ja, das finde ich ja schon süß irgendwie so, ne? Auf jeden Fall. Weiß gar nicht, hatte ich letztes Jahr einen Adventskalender? Ja, meine Mitbewohnerin hat einen gemacht für die WG. Okay. Der ist aber leider irgendwann von der Wand gefallen. Und der war so ein bisschen kaputt dann, aber es war nicht so. Okay. Ich habe mich trotzdem gefreut, der war schön. Ja, und eine Freundin hat mir letztes Jahr einen gemacht und da waren da so Badesalz und so ein Zeug drin. Die Droge? Was? Die Droge? Warte mal, heißt das Badesalz? Ich glaube, die Droge heißt Badesalz. Aber es gibt auch normales Badesalz. Eine Bade, so Pulver, Bade... So eine Kugeln? Nee, nein, so, so... Felix, meinst du Shampoo? Unterschwellige Botschaft, wenn du im Adventskalender Duschgel hast, heißt das, du stinkst. Nee, hä, nein, wie heißt das denn, dieses Badepulver? Du schmeißt das in die Badewanne. Waschpulver? Und nein! Ich pack, was? Und dann, dann riecht das Bad gut danach und da gibt es auch so erkältungsbadmäßig und ja, so ein Zeug. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ne? Erstmal einen schönen Becher Persil. Schön Persilbad. Oh, da habe ich mal eine coole Geschichte gehört. Zu Thema Waschmittel, da muss ich heute auch dran denken. Ich war mal in Kreuzberg und habe da eine Führung durch die Stadtviertel gemacht. Ja. Also Berlin-Kreuzberg. Super spannende Geschichten, was wir da gehört haben. Das war halt ein Anwohner, der da so erzählt hat. Das war aber mit Touristen dann, ne? Richtig interessant. Und hat auch so uns an so ein paar Restaurants vorbeigeführt und haben wir da immer so einen kleinen Gruß aus der Küche bekommen, so einen kleinen kulinarischen Snack. Richtig ja. Schöne Sachen. Das war total toll da. Das hat richtig Spaß gemacht. Und der hat uns jetzt, es gibt den Kreuzberg, es gibt wirklich den Kreuzberg, das ist wirklich ein Berg und auf diesem Berg ist ein Kreuz. Okay. Deswegen heißt diese Stadt, dieser Stadtteil Kreuz. Es ist ein bisschen stumpf. Naja. Jedenfalls fließt da auch ein Bach runter und da haben sich so zwei Kinder gedacht, ja, der Bach sieht ja ganz schön langweilig aus, da muss auch mal ein bisschen was gemacht werden. Und sie haben einfach eine komplette Packung Persil da reingekippt. Und es hat halt alles vollgeschäumt. Wahrscheinlich ist das, das Biotop komplett im Arsch gewesen, danach, weil die Wasserwerte runtergehen und so. Aber das stelle ich mir ziemlich lustig vor. Heftig. Weil ich meine, so gerade so Waschpulver und so, das schäumt ja super krass wahrscheinlich. Ja. Ich meine, ich habe jetzt noch nie mit Waschmittel die Hände gewaschen, aber... Naja, so Handwäsche hast du doch bestimmt schon mal gemacht, oder? Ja, haben wir im Urlaub find, haben wir doch... Ich finde, das ist auch im Urlaub haben wir doch Handwäsche ja, gemacht. Weil dann, das ist ja auch so schmierig irgendwie, so... Das ist eklig. Das ist echt... Super widerlich. Ich weiß, warum es in die Waschmaschine gehört und nicht in die Handwäsche. Ich bin auch sehr froh, dass wir mittlerweile, dass wir Waschmaschinen haben und nicht mehr so mit dem Waschbrett und so. Und ja, jetzt machst du wieder einen Witz, dass ja, du immer eins dabei hast. Ha, ha, ha. Den habe ich dir vorausgenommen. Ja, so ist das. Muss ich denn so viel husten heute? Scheiß Raucherhusten. Ja. Ich rauch gar nicht. Naja. Ja, ansonsten, was machst du am Wochenende, Felix? Jetzt fällt jetzt echt gar nichts mehr ein. Also, Wochenende. Ja, es ist doch schon Freitag. Ich werde ein bisschen malen, ich werde ein bisschen Uni machen, ein bisschen Glühwein trinken. Ja. Ich mache mir was Leckeres, ich mache mir einen schönen Auflauf zu essen. Ich habe mir da heute richtig gute Sachen gekauft. Das wird richtig lecker morgen. Oh, und ich habe mir Bacon gekauft zum Frühstück. Alter, du musst mal vorbeikommen zum Frühstück. Dann machen wir uns Bacon mit Rührei. Ja. Das wäre geil. Das ist eigentlich eine Idee. Das müssen wir mal machen. Ja. Und das Wochenende drauf fahre ich in die Heimat. Ja. Und dann bleibe ich bis Montag. Und Montag früh fahre ich nach Hause. Aber Montag früh kriege ich auch einen Geburtstagstisch. Ja, geil. Stimmt, am Montag hast du Geburtstag, ne? Ja, so genau, war das. Am 11. Verrückt. Denk also dran. Alle Leute, die das jetzt hören, gratuliert mir. Nein, Quatsch. Alle, die sich ein bisschen bei Felix einschreiben wollen. Gratulierst du Leuten bei Facebook? Nee, ne? Nein. Dadurch, dass ich fand das auch so weird, dass mir Leute bei Facebook gratulieren, wo ich mir sage, naja, komm, weiß ich nicht. Das ist eine Geste, aber antworte ich jetzt in der Gruppe, antworte ich persönlich. Oh, das ist so schwer. Social Media, verstehe ich. Eine Zeit lang habe ich vielen Leuten bei Facebook gratuliert und dann dachte ich so, Leute, das ist richtig unnötig. Wenn ich Leuten gratulieren will, die in meinem näheren Bekanntenkreis stehen, dann schreibe ich dem per WhatsApp, weil ich deren Handynummer habe und wenn ich die Nummer nicht habe, dann ist es wohl auch nicht so wichtig. Ja. Es sei denn, sie haben kein WhatsApp, weil sie irgendwie das ablehnen, keine Ahnung, und der Telegram haben. Naja, ich muss arbeiten, die nächsten beiden Wochenenden. Aber, naja, ich fahre morgen noch ein bisschen nach Berlin und dann... Work hard, play hard, sage ich immer. Aber ich wir weiß gehen auch nochmal ins LT diesen Monat. So, genau. Ja, vielleicht trefft ihr uns mal den einen oder anderen Donnerstag im LT. Und ihr dürft nicht vergessen, am 14.12. Weihnachtsfeier der Grundschulpädagogik. Oh, wichtig. 13. übrigens, aber... Nein, 14. Nein, 13. Mittwoch. Nein, 14. 13. 14. Okay. 13. Es wird gegoogelt. Mittwoch. Es ist an einem Mittwoch. Nein, es ist an einem Donnerstag. Und an einem Donnerstag halte ich zwei Vorträge, was ja das große Problem an der Sache ist. Scheiße, ich finde das echt nicht. Aber es ist der 13. Ich würde meinen, es ist der 14. Geht einfach an beiden Tagen. Passt da mal auf, guckt mal ein bisschen auf eure Kommilitonen und dann... Ja, geht einfach an beiden Tagen. Ja, ja, ja. Ja. Es wird richtig geil. Oh, hier, hier. Oh, scheiße, tatsächlich. 13.12. Ich sage es seit 5 Minuten. Unglaublich. Geil. Naja. Aber Eintritt 2 Euro. Ist doch trotzdem geil. Ja, nice. Gut. Okay, vielleicht schneiden wir das raus, vielleicht lassen wir es drin, das müssen wir mal gucken. Ein bisschen lang, aber. Und ja, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen aufgeklärt. Wenn nicht, verhüte trotzdem. Ja, wir verhüten beim Podcast aufnehmen auch immer. Wir tragen nämlich hier einen Popschutz vor unserem Mikrofon. Das ist ein richtig schlechter Witz, aber man muss auch mal mit einem schlechten Witz aufhören. Ich wollte gerade sagen. Sag ich, lieber schlechte Witze machen, als gar keine Witze machen. Damit halt noch einen schönen Abend und schlaft schön. Nach die.